Ich mache. 30. September 1975, 9.05 Uhr. 40. Verhandlungstag. Eigens verabschiedete Gesetze kommen in Stammheim zum Tragen. An diesem Tag greift Paragraf 231a der neu gefassten Strafprozessordnung. Er erlaubt erstmals eine Verhandlung ohne Angeklagte, sofern diese ihre Verhandlungsunfähigkeit, zum Beispiel durch Hungerstreik, selbst herbeigeführt haben. Die Angeklagten erscheinen mit ihren Verteidigern Rechtsanwälte Schilly, Pfaff, Dr. Heldmann, Briedel, von Plotnitz, Egler, Künzel, Schnabel, Schwarz, König, Linke und Griegert. Band 176. Bitte Platz zu nehmen. Wir setzen die Sitzung fort. Herr Rechtsanwalt Schlegel scheint sich verspätet zu haben. Es hat sich für Frau Enslin Herr Rechtsanwalt Arndt Müller aus Hamburg neu gemeldet. Nicht anwesend, wie ich sehe. Frau Rechtsanwältin Becker als Pflichtverteidigung. Lässt sich entschuldigen für heute. Dankeschön. Dann habe ich folgenden Beschluss des Senats zu verkünden. Die Hauptverhandlung wird in Abwesenheit der Angeklagten fortgesetzt. Rechtsanwalt Riedel spricht unverständlich dazwischen. Ich kann Ihnen jetzt das Wort nicht erteilen, weil zunächst die Entscheidung zu verkünden ist. Der Tenor lautete, die Hauptverhandlung wird in Abwesenheit der Angeklagten fortgesetzt. Die Begründung. Die Angeklagten sind, ich bitte nicht zu unterbrechen, ich will jetzt die Entscheidung begründen, bitte mich nicht zu unterbrechen. Die Angeklagten sind Es wird weder jetzt das Wort erteilt, noch können Anträge gestellt werden, bevor nicht diese Entscheidung verkündet und begründet ist. Mehrere Rechtsanwälte sprechen unverständlich dazwischen. Nein, ich habe Ihnen gesagt, jetzt nicht. Der Senat nach geheimer Umfrage. Der Senat hat diesen Chor der Verteidiger als Beanstandung der Maßnahme des Vorsitzenden betrachtet, dass jetzt weder das Wort erteilt wird, noch Anträge gestellt werden können. Der Senat billigt diese Entscheidung. Es hat jetzt Vorrang die Verkündung der getroffenen Entscheidung. Der Tenor ist bereits bekannt gegeben. Die Gründe lauten, die Angeklagten sind ver... Angeklagter Raspe spricht unverständlich dazwischen. Die Gründe lauten, die Angeklagten sind... Nach geheimer Umfrage. Ist der Beschluss des Senats gegangen, der Angeklagte Bader wird vom weiteren Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Er hat trotz Abmahnung durch Zwischenrufe gestört. Und es ist zu erwarten... Angeklagte Enslin, ja, du bist doch ein Idiot. Und es ist zu erwarten, dass der Angeklagte weiter stören wird. Ich bitte den Angeklagten zu entfernen. Bitte? Ja, darf ich bitten, den Angeklagten Bader abzuführen? Rechtsanwalt Dr. Heldmann, ist das ein Senatsbeschluss bitte? Vorsitzender, ja. Rechtsanwalt von Plotnitz, wann hat die Beratung dazu stattgefunden? Rechtsanwalt Schilly, das war doch geheime Umfrage. Wir unterbrechen die Sitzung, wenn jetzt nicht... Angeklagter Bader, das ist doch einfach ganz klar, dass Sie hier jetzt mit äußerster Brutalität verhandeln müssen. Ich bitte jetzt den Angeklagten abzuführen. Angeklagter Bader zu einem Vollzugsbeamten. Rühre mich nicht an hier. Abführen. Angeklagter Bader, die Lüge, die dieses Verfahren, ist doch einfach an diesem Punkt hier. Das ist ein unglaublicher Akt von Unterdrückung. Ich bitte jetzt den Angeklagten Bader notfalls mit Gewalt abzuführen. Was ist denn das hier eben, Herr Vorsitzender? Was ist denn das jetzt eben? Was war denn das hier eben? Was ist? Ich bitte um eine Pause. Ich bitte um eine Pause. Es wird keine Pause. Bitte den Bader abzuführen. Moment, ich lehne Namen und den Vollmacht der Angeklagten ist die, den Beispiel von Richter Dr. Frohn wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Der beisitzende Richter hat soeben mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Ja. Herr Rechtsanwalt, Sie haben im Augenblick nicht das Wort. Der Angeklagte Bader wurde um 9.13 Uhr aus dem Sitzungssaal abgeführt. Währenddessen stehen die drei übrigen Angeklagten vor ihrer Anklagebank. Was ist mit den Manieren von Herrn Dr. Frohn? Ich mache jetzt zur Beruhigung der Gemüter eine Pause von 10 Minuten. Was ist mit den Manieren von Dr. Frohn, möchte ich fragen? Pause von 9.15 Uhr bis 9.25 Uhr. Bei Fortsetzung der Hauptverhandlung um 9.25 Uhr waren folgende Rechtsanwälte nicht anwesend. Pfaff, Dr. Heldmann und Düx. Frau Meinhof, Sie haben Gelegenheit, sich zu äußern, denn der Senat erwägt, ob Sie jetzt ausgeschlossen werden müssten. Ich will mal sagen, wir werden das nicht vergessen, was Sie hier abziehen. Und es wird Ihnen auch nicht gelingen, hier einen Prozess durchzuziehen mit falschen Zeugen, mit Polizeikonstruktionen und mit dem ganzen Desaster. Und Sie werden auch nicht vermeiden, dass wir deswegen verhandlungsunfähig sind, weil wir seit 3,5 Jahren gefoltert werden. Ja. Das werden Sie nicht vom Tisch kriegen. Nach geheimer Umfrage. Frau Meinhof ist vom weiteren Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Sie hat durch Zwischenrufe gestört. Es ist zu erwarten, dass sie weiterhin stört. Trotz Abmahnung lässt sie davon nicht ab. Bitte Frau Meinhof abzuführen. Das ist unmöglich, Prinzing, in diesem Verfahren hier gegen Herr Raspe, den nackten Faschismus. Herr Raspe, Sie haben nicht das Wort. Ist denn das Mikrofon eingestellt? Herr Raspe, Sie haben die Gelegenheit, sich zu äußern dazu, dass Sie jetzt möglicherweise auch ausgeschlossen werden müssten. Wollen Sie sich zur Sache äußern, ja, zur Frage Ihres möglichen Ausschlusses? Es geht mir nämlich um den Ausschluss. Ja. Und Ihr Projekt ist, dadurch, dass Sie uns nach diesem Befehl Bubaks ausschließen, zwei Sachen durchzuziehen. Erstens, brauchen Sie die Haftbedingungen nicht zu ändern, können Sie also an der Vernichtungshaft festhalten, noch den Sie 231 anwenden. Gut, Sie sprechen jetzt nicht zu der Frage Ihres Ausschlusses wegen Ordnungswidrigkeit. Angeklagter Raspe. Und zweitens, Rechtsanwalt von Plotnitz. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Angeklagter Raspe, werden Sie eine Beweisaufnahme durchziehen? Genau das ist die Ursache. Der Senat hat beschlossen, auch der Angeklagte Raspe ist vom weiteren Ablauf der Verhandlung ausgeschlossen, aus den gleichen Gründen wie bei den anderen Angeklagten. Ich bitte die Angeklagten abzuführen. Angeklagter Raspe, das wollten hören, das ist klar. Angeklagte Enslin, du wirst nicht vergessen, Prinzing. Dafür hast du gesorgt für deine Zeit, die nun kommt. Das Wort, das ich höre, das ist klar. Du wirst nicht vergessen, Prinzing. Dafür hast du gesorgt für deine Zeit, die nun kommt. Bitte jetzt die Angeklagten abzuführen. Ich bitte jetzt die Angeklagten abzuführen. Ich bitte, das etwas beschleunigt zu tun. Angeklagte Meinhof, jetzt hast du deinen Schauprozess prima durch. Die Angeklagten Meinhof, Enslin und Raspe werden um 9.30 Uhr aus dem Sitzungssaal abgeführt. Ich fahre in der Begründung fort. Der Vorsitzende verliest daraufhin die Gründe des Beschlusses aus Anlage 1 zum Protokoll. Der Beschluss ist dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. Der Senat hält die weitere Anwesenheit der Angeklagten nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht für unerlässlich. Sie werden zur Hauptverhandlung wieder zugezogen, sobald sie verhandlungsfähig sind. Am Ende des Beschlusses sagt Rechtsanwalt von Plotnitz, Heil Dr. Prinzing. Ist es zu Protokoll genommen, dass Herr von Plotnitz im Augenblick bemerkte, Heil Dr. Prinzing? Ich bitte das zu protokollieren. Ende von Band 176. 28. Oktober 1975, 9.26 Uhr, 41. Verhandlungstag. Die Verteidigung antwortet auf die Anwendung der neuen Prozessordnung. Bänder 177 bis 183. Mit Tricks werden hier Entscheidungen begründet, nicht mehr mit Rechtsauffassung. Rechtsanwalt von Plotnitz. Im Beschluss vom 30.09.1975 haben die Bemühungen der abgelehnten Richter, die Gefangenen als verteidigungsfähige Subjekte einer Hauptverhandlung ein für allemal auszuschalten, ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden. Mit der Begründung dieses Beschlusses haben die abgelehnten Richter darüber hinaus für jeden, der insoweit noch Zweifel hegte, klargestellt, dass die Verurteilung der Gefangenen längst beschlossene Sache ist. Herr Rechtsanwalt, ich muss Sie auf Folgendes hinweisen. Herr Vorsitzender, ich wäre dankbar, wenn Sie mich nicht unterbrechen würden. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir zuhören, denn es ist wichtig für die Antragstellung, die Sie hier bringen. Herr Vorsitzender, wie wollen wir es halten? Das, was Sie im Augenblick vortragen. Haben Sie die Absicht, mich alle 5 Minuten hier zu unterbrechen? Das, was Sie im Augenblick vortragen, könnte, wenn Sie nicht darlegen, wieso der Antrag unverzüglich ist, dazu führen, dass der Vorsitzende gezwungen ist, Ihnen die Zeit zu beschränken, die Sie zum Vortrag haben. Also, Herr Vorsitzender, ich muss sagen, Sie setzen also in der Tat hier Ihr Verhalten, die Verteidigung mundtot zu machen, setzen Sie sehr adäquat wieder einmal fort. Ich habe das so, Recht. Und ich führe jetzt. Ich habe Augenblick das Recht, wenn im Gewande eines Antrags Dinge vorgetragen werden, die nicht mehr vorgetragen werden können, weil sie längst überlebt sind. Was nicht mehr vorgetragen ich Ihnen werden, das Wort was entziehe. Nicht mehr vorgetragen kann. Und ich sage Ihnen jetzt nochmals, wenn Sie nicht alsbald erkennen lassen, dass das kein Vortrag ist, der nur noch zu irgendwelchen prozessfremden Zwecken deckt, dann werde ich Ihnen die Zeit beschränken. Hier ist kein Seminar, hier ist eine Gerichtsverhandlung. Halten Sie sich gefälligst an die Verfahrensregeln. Also ich sage Ihnen nochmal, ich fahre sofort, wie ich den Antrag zu begründen bedenke und nicht so, wie Sie sich das vorstellen. So, ich muss den letzten Satz wiederholen, weil ich unterbrochen worden war. Rechtsanwalt von Plotnitz schreit unverständlich. Ich darf... Halten Sie jetzt bitte den Mund! Augenblick! Sie sind jetzt nicht gefragt. Ich weise allerdings die Herren Pflichtverteidiger darauf hin, dass nach dem Spruch, den das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit diesem Verfahren erlassen hat, die Pflichtverteidigung im öffentlichen Interesse liegt und nicht nur der Wahrung der Verteidigung des Angeklagten, sondern auch der Sicherung, sehen Sie ruhig jetzt, sondern auch einem geordneten Verfahren dient. Wenn die Herren Pflichtverteidiger glauben, Sie können den geordneten Ablauf dieses Verfahrens auf diese Weise weiterhin sabotieren, dann hat es die Konsequenzen. Das Gericht macht jetzt eine Pause, um zu überlegen, ob dieser Antrag weiter vorgetragen werden kann. Rechtsanwalt von Plotnitz, Herr Vorsitzender, das Gericht macht keine Pause. Ende des Bandes 178. Pause von 10.36 Uhr bis 11.13 Uhr. Band 179. Nach Wiedereintritt des Senats um 11.13 Uhr wurde die Hauptverhandlung wie folgt fortgesetzt. Mehrere Rechtsanwälte schreien unverständlich dazwischen. Herr Vorsitzender, die Angeklagten, bitte im Saal um Ruhe. Ich bitte im Saal um Ruhe. Auf der linken Zuschauerseite vom Richtertisch aus gesehen, steht ein Mann mit einer grünen Jacke auf, schreit unverständlich dazwischen und gestikuliert mit dem Arm. Bitte entfernen Sie diesen Herrn. Gerichtswachtmeister Adler versucht daraufhin, diesen Herrn aus dem Sitzungssaal zu entfernen. Tumultartige Szenen im Sitzungssaal. Das ist doch unglaublich. Herr Adler, wenn der Herr still ist, soll er sich setzen. Wir wollen jetzt, da wir sowieso unterbrechen, keinen weiteren Auftritt mehr haben. Die Angeklagten sind zurückzuführen. Fortsetzung 14 Uhr. Mehrere Rechtsanwälte sprechen unverständlich dazwischen. Ich stelle den Antrag, dass das von den Verteidigern funktionsbereit aufgestellte Tonband, mit dem auch in den Pausen Probeläufe gemacht worden sind, aus dem Saal verbracht wird und generell die künftige Mitnahme dieses Tonbandes untersagt wird. Gut. Die Sitzung wird um 14 Uhr fortgesetzt. Pause von 11.20 Uhr bis 14.06 Uhr. Ende von Band 179. Band 180. Fortsetzung der Hauptverhandlung um 14.06 Uhr in derselben Besetzung wie heute Morgen. Rechtsanwalt von Plotnitz. Zu einer rechtsstaatlichen Behandlung von Gefangenen, die diesen Namen verdient, gehört die unabdingbare Achtung vor ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Und zwar ohne Rücksicht auf die Art ihrer Einstellung, den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen und der ihr verhafteten Legalität gegenüber. In diesem Zusammenhang muss von einer Kriegserklärung der abgelehnten Richter den Gefangenen gegenüber gesprochen werden. Jedoch gäbe es für den Fall des Krieges immerhin die Genfer Konvention, deren Vorschriften die Gefangenen vor dem zu schützen hätte, was dem Beschluss der abgelehnten Richter zufolge rechtens sein soll: die vorsätzliche Zerstörung ihrer Gesundheit. Die abgelehnten Richter haben die Gefangenen rechtlos erklärt. Dass die Richter des Bundesgerichtshofs diese Rechtloserklärung nicht nur bestätigt, sondern sogar noch ins Zentrum der Beschwerdeentscheidung vom 22.10.1975 gestellt haben, entlastet nicht die abgelehnten Richter, sondern belastet vielmehr die politische Justiz der BRD insgesamt. Die zitierte Passage aus der Begründung der abgelehnten Richter im Beschluss vom 30.09.1975 macht überdies deutlich, dass der Tod von Holger Mainz kein Betriebsunfall war, keine Panne in einem ansonsten rechtsstaatlich geführten Verfahren, sondern dass ihm das Prinzip zugrunde liegt, die Gefangenen dieses Verfahrens nicht als Subjekte zu behandeln, deren Menschenrechte, vor allem das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, auch im Vollzuge der Untersuchungshaft zu respektieren wären, sondern als rechtlose Feinde, deren Tod oder gesundheitliche Zerstörung von den Staatsorganen als Mittel der Lösung eines politischen Konfliktes durchaus in Kauf genommen wird. Herr von Plotnitz, Sie haben sich jetzt da nochmal gehört. Man denkt, er argumentiert wie die Angeklagten. Ist das das Rollenverständnis oder entspricht das dem, ich will Ihnen kurz ein Zitat noch nicht vorhalten, das ist die Sprache des Gerichts, sondern ich will es noch zitieren, Hans Daas, ein wichtiger Rechtsgelehrter, sagt über die Rolle des Strafverteidigers: Der Strafverteidiger hat das Recht, eine Verurteilung mit allen seinen Mitteln sogar dann zu verhindern, wenn sie nach dem Strafgesetz richtig ist, jedoch nach der Strafprozessordnung unzulässig wäre. Das verlangt das Recht von ihm. Indem er einseitig tätig wird, ist er auch Diener am Recht. Ist das, wie wir Sie hier gehört haben, findet sich das in den Worten von Daas wieder? Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich aus heutiger Sicht in der Sprache, die ich jetzt wieder gehört habe, in allen einzelnen Formulierungen gut wiedererkennen würde. Aber ich glaube trotzdem, dass der Konflikt, um den es ging, die Intervention, die bei mir unterbunden werden sollte von dem vorsitzenden Richter, durchaus gerechtfertigt hat. Denn der Hintergrund, der ist ja hier schon angesprochen worden. Es gab ein Gutachten, ich versuche jetzt mich auch zu erinnern, das kommt natürlich klar, mit den Passagen, die man hier hört. Wir haben es Ihnen vorher nicht vorgespielt. Es gab ein Gutachten zur Frage der Verhandlungsfähigkeit. Dieses Gutachten hat nach meiner Erinnerung nicht festgestellt, die sind samt und sonders verhandlungsunfähig, sondern hat festgestellt, sie sind zweierlei festgestellt, sie sind eingeschränkt verhandlungsfähig und die Eingeschränktheit der Verhandlungsfähigkeit kann durchaus beruhen auf den Folgen früherer bestimmter isolierender Haftbedingungen. Daraus hat das Gericht damals den Beschluss gefertigt, wie vernommen, sie werden ausgeschlossen, weil sie verhandlungsunfähig sind und das sich selbst zuzuschreiben haben und weil man sie zurzeit auch nicht braucht. Das habe ich in der Tat, da erinnere ich mich dran, das habe ich als den Versuch empfunden, denen das Maul zu verbieten für die Zukunft und zwar für nicht absehbare Zeit. Und da würde man sich auch heute noch mit sehr drastischen Worten als Verteidiger in Wahrnehmung der Verteidigungsrechte des Mandanten gegen wehren müssen. Soweit um den Begriff der Verhandlungsfähigkeit, der Subjektfähigkeit geht, der ist auch heute noch wichtig. Das ist ein wichtiges Rechtsgut im Strafprozess, dass ein Angeklagter sich immer die Möglichkeit hat, sich als Subjekt seines Verfahrens zu verhalten und nie zum bloßen Objekt gemacht wird. Mhm. Also insofern ist der Kontext, wird da auch schon deutlich. Aber vielleicht nicht in der Passage, aber in anderen Passagen. Übrigens, wenn Sie sagen, wie die Gefangenen, also da kann ich nur sagen, ich erinnere mich, wie die Gefangenen dort gesprochen haben. Und das war dann doch ein anderer Tobak noch als das, was hier von mir zu hören war. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass Sie so berserkerhaft aufgetreten sind, wie man manche Auftritte auch in den Tonbändern, die wir nicht hier gespielt haben. Nein, aber das nur am Rande. Eins ganz generell, also jetzt im Laufe dieser vergangenen Monate, wo dieses Thema wieder zur öffentlichen Renaissance gelangt ist und man als Zeitzeuge oft gefragt worden ist, hat man sich ja auch seine Gedanken gemacht. Es gibt einen Punkt, da glaube ich schon, dass auch aus meiner Sicht, obwohl ich immer als Verteidiger tätig war, nicht als Komplize. Da würde ich auch heute strikt drauf bestehen. Es gibt einen Punkt, wo man vielleicht Anlass zur Selbstkritik haben sollte. Es betrifft nicht nur dieses Verfahren, sondern überhaupt die politische Haltung, die man damals in diesen Zeiten der 70er Jahre eingenommen hat, als Bestandteil einer radikalen und außerparlamentarischen Linken. Die Versuchung, Missstände, und das Missstände gab es in diesem Verfahren noch und nöcher, da würde ich auch heute drauf bestehen, aber die Versuchung, Missstände sofort gleichzusetzen mit Entwicklungen, wie sie im NS-Regime stattgefunden haben und für das NS-Regime typisch waren. Das war in der Tat in meinem Rückblick ein politischer Fehler, und zwar insbesondere deshalb, weil er unglaublich relativiert hat, die Verbrechen der Nazis. Das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe gewesen. Und nicht in der Passage, aber in anderen Passagen erinnere ich mich, da hat man dann Brecht zitiert aus Arturo Uy, da hat man etwas zwanghaft den Versuch unternommen, Parallelen herzustellen, die man nicht hätte herstellen dürfen, weil die 70er Jahre mit allen Fehlentwicklungen waren natürlich nicht das, was die Nazis realisiert haben. Ich würde jetzt gerne eine ganz kurze Einspielung mit Ihnen gemeinsam anhören. Da ist Ulrike Meinhof, von der ja im Zusammenhang mit dem Zeugenauftritt von Herrn Jünschke zu hören ist, okay, ja. Ein bisschen was hätte ich schon gesagt. Herr Voth. Ich meine, es wurde ja deutlich, dass der Herr Prinzing den Herrn Blotnitz mehrmals unterbrochen hat. Aber das war ja ein rein prozessualer Grund. Denn Herr Blotnitz hat einen Ablehnungsantrag angebracht am 28. Oktober wegen eines Vorfalles, der sich am 30. September abgespielt hatte. Und in der Prozessordnung steht nun mal, Ablehnungsanträge sind unverzüglich zu stellen und das wird sehr streng gehandhabt. Und deswegen wollte der Herr Prinz nur sagen, nach 4 Wochen ist nicht mehr unverzüglich, zumal inzwischen der Bundesgerichtshof ja die Beschwerde verworfen und noch modifiziert hatte, dass die Angeklagten wieder da sein konnten. Das wollte ich nur zur Richtigstellung sagen, zum Verständnis, warum Herr Prinzing, Herrn Blotnitz, das weiß ich nicht mehr, belehren durfte, ja, so war das. Okay, gut. Ich leite jetzt trotzdem über zu diesem kurzen Originaltonzitat, was wir jetzt noch mal hören. Ulrike Meinhof, die ja sich im Mai 1976 das Leben genommen hat, war von Klaus Jünschke vorhin schon erwähnt worden. Da wir aber in der Chronologie ja dieser Tonbänder, die wir gehabt haben, hier unsere Ausschnitte ausgewählt haben, gibt es jetzt noch mal ein Zitat von ihr, dass ich Sie alle drei bitte, sehr genau zu hören, um mit mir anschließend eine Frage, die viele Leute beschäftigt haben, noch mal zu erörtern. Ich bitte jetzt darum, das Band abzuspielen.